Deutschlandfunk. Rock etc. Hank Williams ist einer der berühmtesten Country-Musiker der USA. Er starb vor über 50 Jahren. Sein Sohn, Hank Williams Jr., hatte seine große Zeit in der Country-Musik in den 1970ern und 80ern. Heute hört man kaum noch etwas von ihm. Nun kommt die dritte Generation auf die Bühne, Holly Williams, Sängerin, Songschreiberin, Gitarristin. Jeder erwartet, dass sie die Familientradition fortsetzt. Aber so einfach ist das nicht. Im Gegenteil, sie will ihren eigenen Weg suchen. Nicht ganz leicht mit dem Namen und vor allem bei den musikalischen Leistungen ihres Großvaters. Knut Benzner traf Holly Williams und stellte fest, dass die junge Frau mit dem Druck und den Erwartungen offenbar ganz gut und entspannt umgehen kann. Hello, my name is Holly Williams. And born in Coleman, Alabama. Tiny town in Alabama. And I moved to Nashville when I was 2. So I've been in Nashville my whole life. I wish I were a little girl in this life. No one could resist my little girl smile. I wish I were a baby in this love. I'd be cradled in your arms day and night. I wish I were an old man, a scholar, with the wisdom of a thousand men before me. I wish I were a funny dream that haunted the people I love every time they were down. I wish I was a fine wine, wish I were a good drug. And if I were Jesus, maybe I could heal all of us just like a good lover. Which one do you prefer in a world full of vices? I wish I were a little bird. Sometimes I wish I were the sunset in Verona. I'd make a beautiful picture every time I went to bed. Or maybe more the sunrise, waking up to a sad man. And hey, if I were the blue skies, I'd never rain on him. I wish I was a fine wine, wish I were a good drug. And if I were Jesus, maybe I could heal all of us just like a good lover. Which one do you prefer in a world full of vices? I wish I were a little bird. I wish I were an angel in 52 in a blue Cadillac on the eve of a new year. Yeah, there I would have saved him, the man who sang the blues. Maybe he is listening right now. Yeah, hopefully he's listening right now. 2:50 später. Nach Sometimes, nach diesem Lied, in dem sie sich wünscht, wieder ein kleines Mädchen zu sein. Oder ein Baby, beschützt. In dem sie sich wünscht, ein alter Mann zu sein oder ein Gelehrter. Ein Sonnenaufgang in Verona oder ein guter Wein. Ich wünschte, ich wäre ein Engel im Jahr 1952, in einem blauen Cadillac, am Abend des letzten Tages im Jahr. Und ich hätte ihn dort gerettet, den Mann. Er sang den Blues, aber vielleicht hört er jetzt ja zu. Ja, hoffentlich hört er zu. Williams. Williams gibt's wie Sand am Meer. Andre Williams, Andy Williams, Brooks Williams, Buster Williams, Cootie Williams, Da Williams, Denise Williams, Dewey Williams, Doc Williams, Don Williams und dann wird's interessant. Hank Williams. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. Und ausgerechnet den, der nicht mehr zu retten war und dem sie nie begegnet war, weil nie begegnen konnte, den möchte sie erlösen. No. Holly Williams. Geboren im März 1981 in Cullman, Alabama, ein Nest nördlich von Birmingham. Im Alter von 2 nach Nashville, Tennessee. Dort lebt sie seitdem, von einigen Monaten Los Angeles abgesehen. Und ihre erste und bisher einzige CD? Yes, first record. Mit dem Titel The Ones We Never Knew. Zu übersetzen vielleicht mit Diejenigen, die wir nie kannten. Eine schöne CD nebenbei. Thank you very much. So schön wie sie. Die ist nun auch schon 1,5 Jahre alt. Melancholisch, traurig, introspektiv. Die CD. I would definitely agree that the record is. And it's funny because the record is very different from my personality. Dem würde ich zustimmen, ja, komisch, nicht? Denn die CD ist vollkommen anders als mein Wesen. Ich werde häufig darauf angesprochen, aber ich schreibe nun mal Songs, die melancholischer sind, Geschichten, die hart sind und Texte, die von zerbrochenen Beziehungen handeln und von Alkoholismus. Und ich scheine fasziniert zu sein von dieser Seite des Lebens. So many different subjects on the record. But I tend to be fascinated by that side of things. Wahrscheinlich durch meine Familie und durch das, was mein Großvater sang, von menschlichen Emotionen und persönlichem Kram. Die Familientradition. Für mich war unsere Familie nicht bedrohlich, nein. Für meinen Vater, der damit wesentlich früher zu tun hatte, ja. Mein Vater war 3, als mein Großvater starb. Er wurde auf die Bühne gezwungen. Alle sagten ihm, das musst du machen. Du kannst nicht deine eigenen Lieder singen, dann wirst du nie erfolgreich werden. Und du klingst nicht wie dein Vater. Er hatte wirklich mit Druck zu tun, mit all den fremden Meinungen. Ich bin nicht gezwungen worden. Ich kam zum Songschreiben von mir aus. Aber ich habe auch damit zu tun, dass die Leute vergleichen und mich wem auch immer gegenüberstellen. Und entweder mögen sie meine Lieder oder hassen sie, weil sie denken, ich hatte einen leichten Weg. Doch das ist etwas, dem ich keine Schlagzeilen widme. Mit dieser nihilistischen Last wie mein Vater hatte ich nichts zu tun. Inzwischen erscheint es mir so, mein Vater war erfolgreich, mein Großvater ebenfalls, mein Bruder hatte seine eigene Sache und ich glaube, dass die Leute mittlerweile Respekt haben vor dem, was ich mache. Ich singe keine Hank Williams Songs. Nein, größtenteils war diese Familientradition keine Last. Hank Williams Songs I'm trying to write. So for the most part it has not been a burden. Hätten wir das so ungefähr. Erklärungsbedürftig ist die Familie Williams trotzdem und auf jeden Fall. He's a man in the making, afraid like a child, who clings to all his fear. And I am his safety, the one with the love, trying to see things clear, block his shadows. What do you want from me? I've been everything that I could be. You're just a man in the making. What do you need from me? After everything I've given you for free. You're just a man in the making. I said, joy in the morning, my pain in the night, scattered heat defines. And I'd like to help him discover himself, but after all that I've done, only he is qualified. What do you want from me? I've been everything that I could be. With your needs, you claim I don't understand, But believe me, I see it deeper than you. It's tempting it all too fast to prepare for a crash. So what do you want from me? Hank Williams. Geboren auf einer Pachtfarm 1923 in Alabama, gestorben 29 Jahre später in der Neujahrsnacht auf dem Rücksitz eines Autos, unterwegs mit einem Chauffeur zu einem Konzert in West Virginia. Unglücklich verheiratet mit Audrey, krank, nahezu pathologische Minderwertigkeitskomplexe, Alkoholiker, Tabletten- und drogensüchtig, psychisch instabil, von seinen Freunden, Sänger meist wie er, verlassen. Williams' Art von musikalischem Ausdruck war so vielfältig, dass sie bis dahin mehr als bei jedem anderen von Praktikern populärer Musik beachtet und aufgegriffen wurde. Sein Begräbnis in Montgomery, Alabama, löste die größte Versammlung aus, die der Ort je erlebt hatte. 20.000 sollen es gewesen sein. Und all seine Kritiker kamen. Der Sohn und somit Holly Williams' Vater, Hank Williams Jr., mit 11 von Audrey auf die Bühne gezerrt, um die Lieder ihres Mannes zu singen. Dann eigene Songs, dann Alkoholiker, anschließend Selbstmordversuch, Outlaw, beim Bergsteigen abgestürzt mit der Folge diverser intensiver kosmetischer Gesichtsoperationen, Southern Rock Apologet mit Preisen überhäuft, nationaler Star, Redneck, Jäger, Rechtsaußen, ca. 50 LPs respektive CDs. 1980 erschien eine LP von ihm, deren Coverrückseite ihn in einem durchwühlten Bett eines Hotelzimmers zeigt, umgeben von leeren Bierdosen und Whiskyflaschen. Der Titel der LP: Family Tradition, Familientradition. Bleibt der von Holly Williams erwähnte Bruder, Halbbruder, Hank III, geboren 1972, Mitglied des Königshauses, noch bevor er eine Note sang. Punker, Marihuana-Raucher, CD-Titel, Drei Hanks, Männer mit gebrochenen Herzen. Anderer CD-Titel, Das wird kein Country sein, was es dann aber doch war. Name einer seiner Bands, Ass Jack, kann man nicht übersetzen. Circa 3 CDs, gute Musik. Holly Williams, Velvet Sounds. Velvet sounds you made, sleeping symphony as I would lie awake in the crevice of your shoulder, soft and warm. That's where I miss your breathing. Black and pink and white, these are colors that remind me of the night we fell on your steps and wished for all our lives to be filled with such freedom. Picture perfect place, painting shadows on the canvas of your face, graceful rhythms and the frantic love we made, moving underneath moonlight. looking in my mirror. The one you gave to me from the shop across the street, where everything is rare. Just like your blue eyes, just like you said goodbyes, just like the heartfelt letter that your mother mailed to you. Everything made me cry. So here they come again, haunting memories of you. They always went begging for a place to come alive again. I swear I will not hurt you. Symphony as I would lie awake in the crevice of your shoulder, soft and warm. That's where I miss your breath. Aufgewachsen, kurios genug, in einem Haushalt ohne Musik. Und sie wusste lange nicht, wer ihr Großvater gewesen sein mag. Yeah, well. Ja, seltsam, denn da war wirklich nicht viel Musik um mich herum. Die Leute denken, ich sei umgeben gewesen von Musik, aber mein Vater war uns gegenüber sehr schützend, was das Musikgeschäft betraf, sehr beschützend. Ich hörte das, was man als Teenager so hört, die Beatles, Queen, Led Zeppelin, Bob Dylan, solche Sachen. Und ich hatte keine Ahnung, wer Hank Senior war. Als ich dann anfing, Songs zu schreiben, angeregt von Van Morrison, Neil Young, Leonard Cohen, Dylan, Springsteen, denen eben, die ihn als Einfluss bezeichnen würden, veränderte sich etwas. Erst dann grub ich in seinen Texten, seinen Liedern. Und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen zu sein, hieß, dass mein Vater viel bekannter war. Ich wusste nicht, wer Hank Senior, mein Großvater, war. Als ich begann zu reisen, wussten die Leute, wer er war. Und nun grabe ich also, lese seine Texte und wie er mit dem Leben klarkam in seinem jungen Alter. Darüber hinaus war er der erste nationale Country-Star und führt die lange Liste der Personen an, die als Stars öffentliches Interesse und Aufsehen hervorrufen, irgendwann aus dem bürgerlichen Rahmen hinausfallen und konsequent an ihrer Selbstzerstörung arbeiten und scheitern. Yeah, you know, it's strange because. Das ist befremdlich, ja. Denn die Leute fragen mich, wie ist das? Ich war ihm schließlich nie nahe, selbst mein Vater kannte ihn nicht. Aber ich will immer Menschen treffen, die ihn kannten, was seltener möglich wird, weil es so lange her ist. Seinem Pedal-Steel-Gitarre-Spieler Don Helms stelle ich oft Fragen. Alles, was er weiß, will ich wissen. Ich bin fasziniert von, nicht nur von seiner Einsamkeit und seiner Zurückgezogenheit, auch von seiner humorvollen Seite, die wenige kennen. Er war witzig. Und seine guten Zeiten mit Audrey, als alles gut war, neben denen, in denen er abhaute, im Knast landete. Eine solch verrückte, faszinierende, mysteriöse Geschichte. Selbst zu seinem Tod gibt es Fragen. Verschiedene Leute glauben verschiedene Dinge, verschiedene Autopsien, konstant faszinierend, wenn ich davon höre. Manchmal fasse ich nicht, dass die, die mich beeinflussten, jemand wie Bob Dylan etwa, dessen musikalische Wechsel von meinem Großvater angeregt worden sind. Kurt Cobain sagte einmal, dass er der erste Punk gewesen sei. Ja, das ist richtig. In seiner Zeit, die Frauengeschichten, Gefängnis, das ist oft in meinen Gedanken. It's something that's on my mind a lot. We are all a little crazy. We are all a little weak. And we all are very fragile when there's nothing left to speak. When there's no one left to talk to, no more tears left to cry. Will you stand up for the right thing or continue in denial? I don't know. Well, you know I'd love to help you. You know I'd love to heal. But without the hands of God, you will never be revealed. Take off your mask of happiness, take off your mask of fame. We all know that you've got problems just like everybody's name. I don't know why you fold in the arms of reality until you break with every wave in your stormy sea. You know I'd love to think you were doing fine. Tell me everything is good. Don't walk on bitter ground. I have seen you at your worst, and I still love you when you're down. And I hate to see you live like this. I hate to see you cry, and I hate to see you tangled in her web of sex and lies. Do you have a God you pray to? Do you have a God you love? Do you have some twisted fear about the will from up above? Do you wait for him in silence? Do you wait for him in vain? Do you think some crazy fool is gonna preach away your pain? I don't know why you fall in the arms of reality. But do you break with every wave in your stormy sea? Why do you cringe at the wake of every godly dream? I watch you laugh. You walk with burdens much too big for you to bear. You know it's not your fault. There are saints and sinners everywhere. You don't have to smile. I can read between your lines. I read guilt and I read mercy. I read glory to the Father. I read bitterness and suffering. Love for all your children. Brokenness inside your heart and scars too deep to see. I read pain from a young boy whose father left too early, whose mother tried to mold him into what she loved to be. I don't know why you fold in the arms of reality. Why do you break with every wave in your stormy sea? Why do you cringe at the wake of every godly dream? I watch you laugh on the brink of insecurity. You know we love to help you, and you know we love to heal. But without the hands of God, you will never be revealed. You know we'd all love to say you were doing fine. Well, I had been recording and writing and playing for 5 years. Nun, Songs aufnehmen und schreiben tue ich seit 5 Jahren konstant. Aber es war sicherlich spät, wenn ich von Kollegen höre, dass sie mit 5 anfingen, Gitarre zu spielen. Was meine Instrumente angeht, Gitarre und Klavier, das war spät, erst in diesen Jahren. Doch Songs schreiben schien in mir zu sein. Ich schrieb Songs, als ich 6 war. Einerseits hätte ich mir gewünscht, früher anzufangen, und andererseits denke ich, ich hätte dann nicht das gemacht, was ich mache. Es braucht seine Zeit, um Klischees zu vermeiden, um herauszufinden, was man will und nicht darüber nachdenkt. Okay, das wird ein Hit sein, was werden die Leute hören wollen? Ich brauchte eine Weile, um von einem redlichen Platz aus schreiben zu können. Ich bin ganz froh, dass ich nicht früher mit professioneller Musik angefangen habe als vor diesen 5 Jahren. So war es ein wenig mehr ich. Wenn ich früher angefangen hätte, wäre ich vielleicht beeinflusst worden von den Ansichten der Schallplattenfirma, eines Managers oder etwas anderem. Dieses Warten erlaubte mir, eine mehr redliche CD zu machen. Nashville Country ist das bestimmt nicht. Well, with me, I had been, Nun, ich spielte halt in Nashville mit Musikern, die nicht in der Country-Music-Szene waren. Sie hatten selbst die unterschiedlichen Bands und es war nicht so, wie das normalerweise geht, anfangen aufzunehmen und wir nehmen die Nashville-Musiker und die Nashville-Studios. Wir waren in der Kellerwohnung derjenigen, mit denen ich schon ein paar Jahre Musik mache. Ich hatte nicht das Gefühl, ich sei in Nashville. Wenn ich in einem der großen Nashville-Studios gewesen wäre, mit gemieteten Musikern, die ich nicht gekannt hätte, ich hätte mich unwohl gefühlt. Ich möchte gerne wissen, wer mit mir spielt, wer der Gitarrist ist, welchen Schlagzeuger ich mag. Und naja, ich habe, was eine nächste CD angeht, lange darüber nachgedacht, das anders zu machen. Doch diese andere Kulisse in Nashville, die neben der Country Music, ist so gedeihend, dass ich denen eine Chance geben will. Für die, wie für mich gilt, nicht in ein großes Studio. Ich muss raus, um schreiben zu können. Wenn ich immer in Nashville wäre, würde ich verrückt werden. Sie hatte nichts Schlimmes durchgemacht, selbst wenn sich ihre Eltern früh trennten und sie allein bei ihrer Mutter aufwuchs. Sie hatte bzw. sie bekam Zeit bzw. wurde verpflichtet, sich Zeit zu nehmen. Was dazu führte, dass sie, wenn sie anfangs jemand ansprach, nervös wurde, nicht wusste, was sie sagen sollte. Und heute, sagt sie, redet sie über alles. Es störe sie nichts. So redet sie in den USA über Stylisten und die Frage, ob sie blond bleiben möchte, und in Europa über Autoren und das Ansinnen ihrer Songs. Memory falls down from what it was. With this confession, I beg for more. I never mean to, and it's been a while since I found meaning in these desires. I know it's wrong to hurt you like this. I know it's wrong to lie like a kid. Fire and blanket, a cheap parade of guilty pleasures. I'd take the stage. Nothing feels good if it ain't true. It's like trying to cry for someone you never knew. I know it's wrong to hurt you like this. I know it's wrong to lie like a kid. I love you with more tears than any pain could ever bring me. I fight it most every day. I heard you with more truth than your own eyes could ever teach you. I'm tired of living this way, and I know it's wrong. Well, I never told you, I just kind of knew. By the way, I'm not when I'm with you. You never take me like you used to. Oh, when nothing heals the scars of all the ones we never knew. But I love you with more tears than any pain could ever bring me. I fight it every day. Yeah, I heard you with more truth than your own eyes could ever teach you. I'm tired of living this way, and I know it's wrong. Holly Williams. Groß, blond wie gesagt, langes Haar, blaue Augen, glaube ich. Ganz normal gekleidet, Jeans, Pullover, Turnschuhe. Manchmal möchte man über ihr Äußeres ausführlicher reden als über ihre Musik. Love no more, I have got a prayer, I ask forgiveness everywhere, devil unseen. Please stop bothering me, I've got a broken man to repair. Brakes aren't working now, I'm trying to stop this train. Desperation, loneliness and pain. Nothing's up ahead, the light is supposed to be there. And you probably think I never cared. And I hope to God one day you'll find some peace with the memory of me. Now it's all in your head, and I'm the one at fault. Maybe I never loved you at all. I just don't know how my heart could do the damage I allowed. The victim of my youth, the soldier of my dread. And I left all those tears in your bed. And I hope to God one day you'll find some peace with the memory of me. Potential is improving, my reckless days more calm. I know you won't believe me when I'm singing you this song, but damn, I wanted to please you, I just didn't have the will. I was never looking for someone to keep me still. Now I see. That wait for me, but you don't need my sympathy. You're stronger than I think. I know you'll find your peace with a memory of me. Die Zukunft. I'm going to go home and start on the next album. Nach Hause und mit der neuen CD beginnen. Die erste ist ja in der Tat schon einige Zeit her. Die neue CD wird ähnlich sein. Vielleicht wird sie ein wenig mehr live klingen, ein wenig rauer. Die Leute sagen, wenn sie mich live gesehen haben, immer, du singst so viel besser auf der Bühne. Das klingt so realer, das möchte ich einfangen. Dann wieder viel auf Tournee. Ich möchte 4, 5 CDs machen, bevor ich aufhöre, auf Tournee zu gehen. Ich habe noch einiges vor. Mittlerweile schreibe ich ja nun schon ein paar Jahressongs. Und die, die ich bereits geschrieben habe, sind unterschiedlicher Art. Ich habe Rocksongs geschrieben, Songs für die Gitarre oder fürs Klavier. Es gibt einiges, was ich rausbringen will. Und wie gesagt, ihr Nachname ist keine Last. Nein, manchmal macht er mir Angst. Ich meine, all die anderen, die eine CD machen, haben nicht diesen Namen. Und jeder Song, den ich schreibe, setzt mich offenerer Kritik aus. Aber das heißt notwendigerweise nicht, dass das schlecht wäre, gut oder schlecht. Der Name ist etwas, den ich nicht weggeben möchte. Manchmal fragt man mich, möchtest du jemand anderes sein? Nicht, weil ich mich geehrt fühle. Ich meine, ich komme aus einer Familie, die einiges für die Musik getan hat. Es ist furchterregend. Das ist es für mich. Nicht unbedingt eine Last, aber eine Herausforderung. Bei jedem neuen Song, den ich anderen präsentiere, ist da ein bisschen mehr Angst, als sie bei anderen Menschen wäre. Sie haben, naja, Hank Senior war einer der größten Songschreiber, die je gelebt haben, die Vergleiche. Aber das wird mich nicht dazu bringen, aufzuhören. Das wird mir nicht so sehr zu schaffen machen, keine CD mehr rauszubringen oder ganz damit aufzuhören. Mein Vater hat mir viel davon erzählt und erinnerte mich daran, seinen Erfolg vor Augen, ich selbst zu sein. Und letztlich werden die Menschen das feststellen und das Erbe vergessen, hoffentlich. Am Ende ihrer Konzerte singt sie ein Lied ihres Großvaters. I'm so lonesome, I could cry. Und generell ist nur zu hoffen, dass das, was sie eben sagte, eintrifft. Es wird schon werden. Denn alles in allem ist sie zu anderem doch zu unbescholten. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die amerikanische Sängerin Holly Williams von Knut Benzner. Deutschlandfunk. Programmtipp. Tolle Idee. Was wurde draus? Funkuhren als Alarmsirenen. Vitaminreis für die dritte Welt. Waschen mit Ultraschall. Ein Parkhilfe für Flugzeuge. Tolle Idee. Computertastatur. Aus Licht. Was wurde draus? Geniale Ideen gibt es in der Wissenschaft jeden Tag. Aber nur wenige davon schaffen den Durchbruch. Tolle Idee. Was wurde draus? Immer dienstags ab 16.35 Uhr in Forschung aktuell. Musik